Marschall Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, erster Vorsitzender des Verteidigungskomitees der Demokratischen Volksrepublik Korea und Oberbefehlshaber der koreanischen Volksarmee, besuchte das Maschinenwerk unter Leitung von Ho Chol-young, das sich im aktiven Kampf für die Durchsetzung des Beschlusses des 7. Parteitages befindet. Er wurde begleitet von führenden Kadern des ZK der Partei. Kim Jong-un hatte zuvor mit dem festen Vertrauen zu den Funktionären und Arbeitern des Werkes, die mit hohen Produktionserfolgen die Partei treu ergeben unterstützten, die kämpferische Aufgabe gegeben, während des 70-Tage-Kampfes anlässlich des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas neue moderne Großmaschinen herzustellen. Er schätzte die Arbeiter des Werkes dafür sehr hoch, in einer kurzen Zeit von nur 70 Tagen umfangreichen Produktionsplan erfüllt, schließlich den Eid vor der Partei gehalten und somit dem 7. Parteitag der PDAK hervorragende Geschenke gemacht zu haben. Die modernen Maschinen aus dem Werk, so sagte er freuderfüllt, zeugten von der Treue der hiesigen Arbeiter zur Partei. Die hervorragenden Erfolge der parteitreuen Arbeiter hätten ihm große Kraft und starken Enthusiasmus gegeben und ihn heiter gemacht. Die Funktionäre und Arbeiter des Werkes hätten unter der harten Situation, wo es an allem mangle, bereits vor dem Beginn des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas einwandfrei den Produktionsplan erfüllt und den kämpferischen Geist und Charakter der heroischen Arbeiter von Kim Il-sung und Kim Jong-il noch einmal nachhaltig demonstriert. Die unbeugsame Geisteskraft der hiesigen Arbeiter sei eine unerschöpfliche Macht, die das Wunder bewirke. Weiter fuhr er wie folgt fort. Die neuartigen Maschinen aus diesem Werk besitzen hohe Leistungsfähigkeit und sind auch mit verschiedenen Hilfsvorrichtungen komplett ausgerüstet. Sie können hinsichtlich sowohl des Niveaus der Automatisierung und Modernisierung als auch der Anwendung für verschiedene Zwecke mit der Welt mit Recht konkurrieren. Alle Zubehöre, einschließlich der wichtigsten Ersatzteile, die für die Herstellung der Maschinen genutzt wurden, sind vollkommen unsere Produktion mit unserer eigenen Kraft und Technik und aus unseren einheimischen Rohstoffen. Die Kraft der selbstständigen Entwicklung ist ein fruchtbringender Boden für solches Wunder. Und mit dem Prinzip der selbstständigen Entwicklung kann man alles erzielen. Dass das Werk die neuartigen Maschinen, die der Entwicklungstendenz des 21. Jahrhunderts entsprechen und einheimisch sind, hergestellt hat, ist darauf zurückzuführen, dass die benachbarten Betriebe die qualitätvollen Zubehöre rechtzeitig geliefert haben. In der letzten Zeit hat sich die Partei die eine Stufe weitere Entwicklung der Maschinenbauindustrie des Landes zum Ziel gesetzt und zahlreiche Maschinenwerke dazu veranlasst, sich gemäß dem Erfordernis der Zeit der Wissensökonomie zu modernisieren. Nun kann dieses Werk die weltweit rühmenswerten Maschinen massenweise produzieren und sich mit Fug und Recht in die Malima-Pioniere einreihen. So stellte Kim Jong-un fest und besichtigte den Bauplatz für Modernisierung der Gussstahlabteilung und das Kabinett für Wissenschaft und Technik. Das Produktionsvolumen der Maschinen und ihre Qualität, so unterstrich er, würden im Großen und Ganzen von denen des Gussstahls abhängen. Und daher solle sich das Werk in diesem Jahr auf die Modernisierung der Gussstahlabteilung konzentrieren. Bei der Modernisierung der Gussstahlabteilung kommt es darauf an, den Inlandanteil der Produktions- und technischen Prozesse maximal zu erhöhen. Man solle die Gussstahlabteilung bis zum diesjährigen Gründungstag der Partei modernisieren, wobei die Partei aktiv behilflich sein werde. Dann ergriff Kim Jong-un sofort die Maßnahmen dafür. Neben der Gussstahlabteilung, so fuhr er fort, solle man auch die Modernisierung aller anderen Produktionsprozesse auf lange Sicht und großzügig forcieren. Dann legte er dem Werk die Aufgaben dafür vor, wie man ein einwandfreies, integriertes Produktionsleitungssystem herstellen kann, damit auf der Grundlage der wissenschaftlichen Analyse aller Fragen in der Produktion und Geschäftsführung notwendige Maßnahmen getroffen werden, wie man das Kabinett für Wissenschaft und Technik inhaltsreich betreiben kann, sodass sich die Arbeiter moderne Wissenschaft und Technik sowie Universalwissen aneignen und wie man unablässig den Arbeitern ordentliche Lebensbedingungen sichern kann. Obwohl die Modernisierung des Werkes sehr umfangreich sei, so hob Kim Jong-un hervor, könnten die hiesigen heroischen Arbeiter von Joche-Typ, die von den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il gelernt hätten, es auf jeden Fall erledigen, wenn sie mit Enthusiasmus und Elan arbeiteten, die neuen modernen Maschinen innerhalb von so kurzer Zeit ins Leben gerufen zu haben. Er sei sehr zufrieden mit diesem Werk, das die völlig einheimischen Maschinen von Weltniveau ohne weiteres herstelle. Er möchte, dass seine Genugtuung und Hochschätzung allen Arbeiten des Werkes ausgerichtet würden. Mit Erwartung und Überzeugung, dass die Funktionäre und Arbeiter des Werkes immer an die große Bedeutung ihrer Mission im Kampf für den Gedeih des Landes denken und gemäß der Absicht der Partei bei der Produktion der modernen und leistungsstarken Maschinen Heldentaten vollbringen werden, ließ sich Kim Jong-un mit ihnen zum Andenken fotografieren.